someone who needs you. Genie, when you play with my dick, Genie, please don't choke on my stick. I don't wanna see you swallow or spit. I wanna hear you gargle. Die ganze Welt dreht sich um mich, und ich bin nur ein Egoist. Ein Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Die ganze Welt ergibt sich mir, denn ich bin nun mal ein Alpha-Tier. Der Mensch, der mir am nächsten ist, kriegt 45 ne Kugel ins Gesicht.